Was wirst du? Was wäre dein größtes irdisches Wohlergehen? Ließ nicht der Höchste seine Lehre in dir verkündigen? Doch Dank sei ihm, wir sehen auch unter uns der Friedensboten scharen. Wir sind nicht mehr das, was wir vormals waren. Entfernt von Gott, Verehrer stummer Götzen. Sie ist dahin des Aberglaubens Nacht, der Herr hat uns zu seinem Volk gemacht. Unglücklich ist das Land, dem dieser hohe Vorzug fehlet, das selbst sich trübe Brunnen wählet, mit jener Lebensquelle nicht bekannt. O dreimal glücklich Land, das seinen Herrscher Gott und den, den ihr gesandt, den Sohn, den Glanz der Gottheit kennet, im Eifer seines Dienstes brennet, fest am Bekenntnis hält und seiner Macht vertraut. Er werde seine Lehre vor den Stürmen der mächtigsten Empörer schirmen.